Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den freien Radios Berlin-Brandenburg, begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Mein Name ist Markus. Herzlich willkommen. Heute in der Sendung... Neben unseren Serviceteilen, dem Demo-Ticker und den Veranstaltungshinweisen möchten wir auf zwei Ereignisse zurückschauen. Eins in den USA und eins ja, hier in Berlin. Zwar am 6. April fand in Berkeley in Kalifornien eine große Free Mumia-Konferenz statt. Sehr viele Leute haben dort geredet, unter anderem auch Mumia Abu-Jamal selber. Diese Rede werden wir heute in der Sendung hören. Und wir haben in circa 10 Minuten, würde ich denken, auch ein Interview mit jemandem aus Heidelberg von der deutschen Teil der Free Mumia-Bewegung. Michael Schiffmann, sein Name, der uns ein paar neue, ja wirklich aktuelle Meldungen, hoffe ich, geben kann zu den juristischen Vorgängen, die gerade um die Frage gehen, ob Mumia denn endlich mal ein neues Verfahren bekommt. Zum anderen blicken wir am 6. April nochmal zurück auf die große Mietendemo hier in Berlin und wir werden euch einfach mal viele Statements, die jemand von Radioaktiv Berlin aufgenommen hat auf der Straße, hier vorspielen von Leuten, nicht nur Redebeiträge, auch Statements, die Leute selber gehalten haben, ein paar Eindrücke und Impressionen. Dazu etwas gepflegte Radau-Musik, womit wir auch gleich anfangen. Ich wünsche gute Unterhaltung für die nächste Stunde. Ausgehtipps für diese Woche. Heute um 19 Uhr, also kurz nach zwei Stunden nach Ende dieser Sendung, gibt es in der Meuterei eine Veranstaltung unter dem Titel Rheinmetall zu Altmetall. Das ist das offene Treffen von No War Berlin. Und im Veranstaltungstext gibt es Folgendes zu hören. Bei unserem offenen Treffen im August sprechen wir über aktuelle Themen wie Militarisierung, Bundeswehrauftritte im öffentlichen Raum und die deutsche Kriegspolitik. Wir überlegen gemeinsam, wie wir gegen die Rheinmetall-AktionärInnen-Konferenz aktiv werden können, die am 28. Mai in Berlin stattfindet. Hast du Lust, dich gegen Krieg und Militarisierung zu engagieren? Dann schau doch bei unserem Treffen vorbei. Das Ganze heute um 19 Uhr in der Meuterei Das ist eine Kneipenkollektiv in Kreuzberg, und zwar in der Reichenberger Straße 58, zwischen den U-Bahnhöfen Cottbusser Tor auf der Linie U1, U8 oder dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Für morgen haben wir zwei Veranstaltungen herausgesucht. Eine um 18 Uhr im Projektraum ABB, das ist im Wedding. Das ist die sogenannte Besetzen-Sprechstunde. In dieser Sprechstunde gibt es nämlich Infos rund um das Thema Besetzung aus dem Veranstaltungstext. Wir haben eine Sammlung an Büchern und Broschüren und Kontakt zu Menschen, die bei Besetzung in den 80ern und 90ern dabei waren. Vor allem aber haben wir auch Infos zu der Entwicklung der letzten Jahre und der aktuellen Kampagne Hashtag Besetzen gesammelt. Zudem dokumentieren wir den Leerstand der Stadt und freuen uns über Ergänzungen. Wenn ihr Post von der Polizei bekommt, habt wegen einer Besetzung, können wir euch zu bestehenden Antirepressionsstrukturen vermitteln. Wir nehmen auch gerne Spenden an und leiten diese an die laufenden Kampagne weiter. Das Ganze morgen am Donnerstag um 18 Uhr im Projektraum ABB. Den findet ihr in der Schererstraße 8 in Berlin-Wedding nahe dem U-Bahnhof Nauener Platz. Morgen ebenfalls, aber in Kreuzberg um 19 Uhr gibt es einen Vortrag der Gustav Landauer Denkmalinitiative über Gustav Landauer und die Anfänge der Reformpädagogik aus dem Veranstaltungstext. Die Erschießung des weltweit bekannten Reformpädagogen Francisco Ferrer 1909 in Barcelona führte zu weltweiten Proteststürmen gegen den Justizmord. In Berlin riefen Liberale, Sozialdemokraten und Anarchistinnen zu großen Kundgebungen auf, die tausende Besucher verzeichneten. Viele erfuhren erstmals von Ferrers noch heute modern anmutenden Erziehungsgrundsätzen. Gustav Landauer lotete gemeinsam mit namhaften Pädagogen die Gründung der Ferrerschulen in Kreuzberg aus. Aber erst in der Weimarer Republik konnten die ersten Projekte verwirklicht werden. Professor Dr. Ulrich Klemm und Dr. Maurice Schumann erinnern an den Beginn der Reformpädagogik in Deutschland und die folgenden Entwicklungen. Das Ganze ist eine Veranstaltung im Rahmen des Begleitprogramms zu der Ausstellung Die Anarchie ist das Leben der Menschen, die dem Joche entronnen sind, von Gustav Landauer in Berlin 1889 bis 1917. Und diese Veranstaltung findet statt morgen um 19 Uhr im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum in der Adalbertstraße 95a. Ja, das ist in Berlin-Kreuzberg, und zwar ganz dicht an der U-Bahn-Station Cottbusser Tor auf den Linien U1, U8. Samstag ein Punkkonzert, und zwar im Supermolli, Kaltfront, legendäre Punkrock-Band aus dem Osten, und Not The Ones, die spielen 77er Punkrock. Das ganze Supermolli im Supermolli ab 21.30 Uhr, Supermolli findet in der Jessner Straße 41 in Berlin-Friedrichshain nahe dem U-Bahnhof und S-Bahnhof Frankfurter Tor. Ein weiteres lautes Konzert mit Stromgitarren findet statt am Sonntag um 21 Uhr in der Köpi, und zwar im Keller im Chroma F. Da spielen Genöm, das ist Distort Live aus Malmö, Remiso Rob Metal Punk aus Malmö und Subverse Anarcho Punk aus Berlin. Und die Köpi findet ihr wie immer in der Köpenicker Straße 137 in Berlin-Mitte. Nahegelegene S-Bahnhof ist zum Beispiel der Ostbahnhof oder aber auch die Heinrich-Heine-Straße auf der U-Bahn-Linie 8. So, das waren einige Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Wenn ihr weitere interessante Termine suchen wollt aus der wunderbaren Welt des Widerstands und des grenzenlosen Untergrunds, dann schaut euch doch einfach mal den Webblog an, www.stressfaktor.squad.net. Journalist Mumia Abu-Jamal, and we are appealing to everyone. We know a lot of people know about his case. People are busy, maybe they forgot about it, but our brother is still languishing and rotting on death row. Soon it'll be almost 30 years. He is innocent. He is a brilliant journalist, and it is a travesty of justice and an insult to freedom-minded progressive people that someone like Mumia Abu-Jamal, after all of these years, should still be in prison. I support the freedom of Mumia Abu-Jamal because he has remained a revolutionary. He's part of our movement, and we need him out here with us. And I think once people find out more about his case and the fact that he was framed, people will come to realize that this is an innocent person and deserves to be free. Mumia represents more than himself. He is the face of the prison industrial complex, the atrocities of it, and the death penalty. He is a figurehead, but he's much more important. He's the voice of the voiceless. He's done incredible work from behind bars, written some 5 or 6 books. He really should just be out of prison. His writings are internationally known, but it's what he stands for and the courage with which he has continued to struggle that has really won him such international acclaim and support, and it's why people in every part of the world now raise a call to free Mumia Abu-Jamal. I support Mumia because looking at the facts, he was railroaded, he's innocent, he's a political prisoner, and he should be released immediately from jail with reparations. Because he's innocent, but also because he's a black hero. And, you know, he has a long history of struggle in the black liberation movement. I think that Mumia needs to be free, but I also think that all of the other political prisoners that are hidden away from the masses of people in this country need to know that they exist. There are people that fought for our rights to have all the things that people are crying about now, housing, jobs, health care, and so they need not to be on lockdown, so Mumia needs to be free now. And he supported all the struggle within the U.S. in dealing with homeless, police brutality, dealing with literature and culture, and it has been an education to our community, and I'm against the death penalty. So if we can elect an African-American president, we certainly can free an innocent African-American whose only crime is speaking truth to power. And now's the time. If you've forgotten about Mumia, that's why we're talking to you. We want to remind you, he's still there. And it's not just an individual. Mumia represents all of us, all of our sisters and brothers who are languishing on death row, and all of the tens of thousands of people of color who are imprisoned unjustly. He speaks for all of them. He's their voice. He's their face. We free Mumia, then we really move a mountain. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Wie wir schon oft in dieser Sendung erzählt haben, gibt es ja in den USA den gefangenen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Ein neues Verfahren, was ihm im Dezember 2018 bewilligt wurde, wird jetzt angefochten von einem Staatsanwalt, der sich fortschrittlich nennt, eigentlich für Strafrechtsreform antritt und trotzdem Angst vor der Fraternal Order of Police zu haben scheint. Jedenfalls macht er sich sehr stark gegen die Bemühungen von Mumia, setzt er sich ein gegen die Bemühungen von Mumia, ein neues Verfahren zu haben. Da sind jetzt 2 Dokumente veröffentlicht worden vor wenigen Tagen. Zum einen eine Begründung des Staatsanwalts und zum anderen eine weitere Erklärung von Richter Tucker, der das neue Verfahren für Mumia Abu-Jamal angesetzt hat. Und ich habe jetzt am Telefon den Experten und vor allen Dingen auch Aktivisten Michael Schiffmann aus Heidelberg. Hallo Michael. Hallo. Und der setzt sich seit vielen Jahren für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal ein und der hat diese beiden Akten gelesen und der wird mir jetzt mal erzählen und euch auch, was denn da drin steht. Also vielleicht zuerst mal zum Staatsanwalt Krasner. Was hat denn der jetzt als Urteilsbegründung da eigentlich geschrieben, beziehungsweise als Widerspruchsbegründung, warum er gegen ein neues Verfahren von Mumia ist? Also es gibt noch gar keine richtige Begründung des Widerspruchs. Es ist so ein bisschen so, als fände jetzt zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Gericht eine Diskussion statt. Und am 15. Februar hat die Staatsanwaltschaft einen kurzen Schrieb eingereicht, wo sie 5 Punkte skizziert, in denen sie ihre Bedenken gegen die Entscheidung von Judge Tucker im Dezember darlegen. Was sind denn diese 5 Punkte? Die ersten 2 Punkte kann man vielleicht so zusammenfassen, dass die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zu breit gefasst ist. Es ging ja darum, dass Richter Castell früher Staatsanwalt war in Sachen Mumia und dann eben über seine eigene Entscheidung sozusagen oder über seinen eigenen Fall zu Gericht gesessen hat. Später als Richter. Als Richter und wird jetzt von der Staatsanwaltschaft befürchtet, dass da Hunderte, wenn nicht Tausende von Fällen auf sie zukommen könnten. Erstaunlich für einen Staatsanwalt, der ja ein gewähltes politisches Mandat innehat und seinen Wahlkampf mit dem Versprechen gefasst hat, Menschen aus dem Gefängnis zu holen und für Gerechtigkeit in Pennsylvanias Gerichten zu sorgen. Also was könnte der denn dagegen haben, dass Hunderte oder Tausende neues Verfahren bekommen? Das wird in der Antwort der Tucker, die dann am 27. März kam, am 1. April öffentlich wurde, wird es auch angemerkt, wo er sagt, Gerechtigkeit muss immer geübt werden, egal ob das ein Fall ist oder tausend, sinngemäß. Mhm. Also das Argument wird von ihm sowieso abgebügelt. Aber lass mich noch mal kurz auf die drei anderen Punkte eingehen. Das eine ist ein sehr formaler Punkt, ob die Entscheidung von Richter Tacker vom Dezember irgendwas mit dem Kanon für Gerichtsethik zu tun hat. Und in seiner Antwort sagt er, nein, es hat nichts damit zu tun. In einem weiteren Punkt geht es darum... Das verstehe ich nicht. Was ist Gerichtsethik? Das gibt ein Dokument, was sich Canon of Judicial Ethics nennt, was aber in Wirklichkeit bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt hat. Okay. Wird halt von der Staatsanwaltschaft ins Spiel gebracht, aber offenbar war das für den Fall irrelevant. Mhm. Und schließlich geht es darum, ob das Gericht überhaupt zuständig war, und in der Begründung, die dann von Tacker im März gemacht wurde, sagt er, ja, es ist ganz klar, dass wir hier zuständig sind. Aber im Kern geht es um die beiden ersten Punkte, nämlich darum, ob Castile parteiisch gewesen sein könnte, als Richter am Pennsylvania Supreme Court. Ja, aber das war ja genau der Bestandteil von fast 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, knapp 2 Jahren Anhörung in Pennsylvania. Ja. Es wurden ja diverse Ersuchen von Richter Tacker damals an die Staatsanwaltschaft gerichtet, Akten beizubringen, was sie nicht konnten. Hinterher haben sie dann kistenweise Akten gefunden. Also der Ball liegt doch hier eindeutig in dem Hof der Staatsanwaltschaft, die sich einfach zu blöd angestellt hat, den Erfordernissen des Gerichts nachzukommen, oder? Im Grunde genommen ja. Ne? Das Entscheidende für mich an dem Dokument, also an der Klärung, die dann von Tacker nochmal gekommen ist Ende März, ist, dass er sagt, wir beurteilen hier ja einen konkreten Fall und mein Urteil im konkreten Fall vom Dezember. Und er sagt, es stützt sich nicht nur darauf, dass Castillo früher Leiter der Anklagebehörde war und dann eben Richter am Pennsylvania Supreme Court, sondern es stützt sich auch darauf, dass er sich besonders für die beschleunigte Hinrichtung sogenannter Polizistenmörder stark gemacht hat während seiner Zeit als Bezirksstaatsanwalt, als Leiter der Anklagebehörde. Das Dokument, aus dem das hervorgeht, das kannte Mumia früher nicht. Es gab auch früher nicht die Entscheidung vom US Supreme Court, wo gesagt wird, dass es sehr fragwürdig ist, wenn ehemalige Staatsanwälte über ihre eigenen Entscheidungen später als Berufungsrichter zu Gericht sitzen. Ja, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und oder? Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das Interessante ist, dass Tacker eben sagt, es ist nicht nur das der Fall gewesen, sondern er hat sich besonders für die Hinrichtung von einer Klasse von Angeklagten stark gemacht, nämlich angeblichen Polizistenmördern. Und das würde den Anschein von Parteiischkeit erwecken. Und aus dem Grund hat er gesagt, dass die ganzen Anträge, die Mumia damals an den Pennsylvania Supreme Court gestellt hat, als Castile Bestandteil davon war, dass er die nun nochmal vorlegen kann. Mhm. Also er hat sozusagen präzisiert, was er im Dezember gesagt hat. Mhm. Er hat gesagt, der Grund ist nicht nur, dass er früher Bezirksstaatsanwalt war, sondern auch seine Kampagne für die Hinrichtung von Polizistenmördern, von denen es damals in Pennsylvania neben Mumia nur noch 2 andere gab. Also ist im Kern dieser Richter Tacker sogar über die Klage, die ja von Mumias Verteidigung eingereicht wurde, hinausgegangen in der Begründung oder in seiner Einschätzung, warum Mumia Abu-Jamal ein grundsätzlich neues Revisionsverfahren erhält. Ich möchte darauf nochmal kurz eingehen und dir ein paar Fragen stellen. Denn das Revisionsverfahren, das ist ja sozusagen ein Verfahren, in dem faktische Beweise neu gehört und neu bewertet werden können. Letztendlich die Tür für den seit 1981 gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal endlich freizukommen, nach jetzt über 37 Jahren Haft. Jetzt hat Krasner diese Berufung eingelegt, die werden ja wohl verhandelt werden müssen. Und wahrscheinlich gibt es da auch mehrere Instanzenzüge. Hast du eine ungefähre Einschätzung, wie lange dieses Geplänkel, was dieser Staatsanwalt da jetzt versucht, dauern kann und ein neues Verfahren aufhalten kann? Ich habe dazu Mumias Anwältin Judith Ritter gefragt. aus der Befürchtung heraus, dass das Jahre dauern könnte. Und ihre Einschätzung war, nein, das wird nicht Jahre dauern, sondern eher Monate. Also wir werden vielleicht schon nach der Sommerpause wirklich ein neues Verfahren von Mumia Abu-Jamal erleben? Oder was bedeutet das? Das wäre der beste Fall. Ne? Denn die Hoffnung, dass die Staatsanwaltschaft ihre Absicht, Erklärung, Widerspruch einzulegen, nicht wahr macht, besteht weiterhin. Aber Sie haben ihn doch eingelegt. Sie haben ihn doch eingelegt. Nein, wir haben noch keine formale Widerspruchsbegründung eingelegt. Also der eigentliche Widerspruch liegt noch gar nicht vor. Sondern Sie haben nur angekündigt, dass Sie das wollen, oder? Ja. Und haben die da nicht irgendwelche Fristen, an die Sie sich halten müssen? Naja, wenn eine Absichtserklärung gemacht wird, dann wird es automatisch verlängert. Okay. Also der eigentliche Widerspruch liegt noch gar nicht vor. Wir haben am 15. nochmal umrissen, wie dieser Widerspruch aussehen könnte. Und vom Richter sozusagen Klarstellungen erbeten. Mhm. Und 6 Wochen später hat der Richter diese Klarstellungen gegeben, weil er eben gesagt hat, das und das und das sind die Punkte, wo es eigentlich drum geht. Besteht tatsächlich auch noch die Hoffnung, dass eben die Staatsanwaltschaft aufgrund dieser Klarstellungen zur Vernunft kommt, weswegen es auch weiterhin angebracht ist, die Kampagne an die Staatsanwaltschaft weiterzuführen, zu sagen, macht das nicht. Ja, die internationale Öffentlichkeit denkt schlecht von euch, wenn ihr das tut. In Berlin werden einige Leute das am 27. April sehr lautstark vor der US-Botschaft wahrscheinlich sagen, denn dort wird eine Mahnwache abgehalten für Mumia Abu-Jamal, für seine Freiheit. Das ist dann wenige Tage nach seinem 65. Geburtstag. Die Sache selbst ist natürlich genau das Richtige, was man im Moment machen kann. Auf die Straße gehen, es laut machen und sich im Internet an Philadelphias District Attorney oder auch DAO Twitter-Adresse, die ich oft gesehen habe, wo Menschen das tun, ist @Phil und dann DAO. Und dann kann man dieser Behörde schreiben, zieh doch die Widerrufung oder deine Berufung gegen Mumia Abu-Jamal zurück. Oder steh nicht im Weg für Gerechtigkeit für Mumia Abu-Jamal. Übrigens auch ein Titel einer Veranstaltung, die vor wenigen Tagen am 6. April stattgefunden hat in Berkeley in Kalifornien. Moving Towards Justice and Freedom hat Mumia selber seinen Beitrag übersiedelt. Also er scheint sehr optimistisch zu sein. Wir werden den heute hier in der Sendung auch noch hören. Insofern der Gefangene selbst wird hier auch zu Wort kommen. Michael, ich bedanke mich dafür, dass du mal klargestellt hast oder uns mal deutlich gemacht hast, was mit diesen englischen Gerichtsakten, die seit einigen Tagen durchs Internet oder durch die zumindest die Wahrnehmung der Unterstützerin von Mumia Abu-Jamal surft, dass du uns das mal auf Deutsch erklärt hast, weil ich habe das so nicht verstanden, als ich das gelesen habe. Ja. Ich bin mir sicher, wir werden dich bald auf diesem Sender wiederhören und dich erneut befragen zu den weiteren Entwicklungen. Bis dahin, mach's gut, wa? Wunderbar, freu mich drauf. Tschüssing. Kolumne von Mumia Abu-Jamal.

Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. Oh oh. Sind keine Zitronen. Und sie haben hier ein Stück weiter jemanden, der hat eine Zitrone hoch, hält eine Zitrone hoch. Und der hat diesen Slogan von mir kopiert. Und der Zusammenhang ist, auf der Rückseite steht dann, weg mit Paragraph 559 BGB. Ja. Das ist der Modernisierungsparagraph, nachdem die Kosten für Modernisierung auf den Mieter umgelegt werden. Ob das ein Fahrstuhl ist, ob das eine energetische Einsparung durch Solarzellen auf dem Dach ist, die dann eingespeist werden, oder eben Dämmung am Haus oder energiesparende Fenster. In Schweden gibt es sogar dreiflügelige energiesparende Fenster, also drei Scheiben. Und die Einsparung ist null, weil diese Fenster und die Dämmung am Haus die solare Einstrahlung abdämmen. Die wird quasi blockiert. Und in ihrem Zimmer wird es warm. Also wenn sie einen Dielenfußboden haben, und auf dem Dielenfußboden stehen und die Sonne scheint drauf auf diesen Dielenfußboden, wird der bei Weißglas warm. Und wenn Sie Dämmglas haben, wird er nicht mehr warm. Und das ist Energie, die Ihnen verloren geht. Die müssen Sie von innen dazu heizen. Und das ist Ihr Mehrverbrauch nach Dämmung, nach energetischer Modernisierung. Und Sie zahlen dafür zum einen mehr Miete, deutlich mehr Miete. Und Sie können auch Ihren Energieanbieter nicht mehr selber auswählen. Also wenn Sie eine Gasetagenheizung hatten, dann konnten Sie den Gasversorger auswählen und der Netzbetreiber, die GASAG, ist dann rumgekommen und hat abgelesen. Und nachdem ich von der GASAG weggegangen bin zu einem anderen, der keinen Kohleabbau betreibt, ist dann die GASAG auch nicht mehr zu mir ablesen gekommen. Und ich hatte das... Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, hier nur die Aussteller dieser Messe zu kritisieren. Sie sind zwar Akteure der Verdrängung, aber nicht die Erfinder der kapitalistischen Logik, die Wohnraum keiner Ware macht. Das Recht von Menschen, weiter in ihren Wohnungen und Kiezen leben zu können, wird von der Politik und von den Gerichten geringer gewertet als das Bedürfnis jener, die ihr Kapital vermehren. Solange sich daran nichts grundlegend ändert, werden die Mieten weiter steigen. Solange Profitinteressen über dem Recht auf Wohnraum stehen, werden Menschen immer wieder aus ihren Wohnungen und Kiezen verdrängt werden. Die Eröffnungsrede der Immobilienmesse wird gemeinsam von der Bausenatorin Katrin Lomscher und der Geschäftsführerin der BFW Berlin gehalten, einer Lobbyorganisation für Immobilieneigentümer. Bist du durch? Fast 90% der BerlinerInnen leben zur Miete. Es wäre die Aufgabe der Politik, diese vor Verdrängung zu schützen. Stattdessen kollaborieren die PolitikerInnen mit den Akteuren der Mietenexplosion. Auch nach 2,5 Jahren Rot-Rot-Grün steigen die Mieten in absurde Höhen, werden Menschen immer noch verdrängt, werden immer noch zwangsgeräumt. Weder die InvestorInnen noch die Politik werden versuchen, die von ihnen versuchten Probleme zu lösen, wenn wir sie nicht dazu zwingen. Deshalb müssen wir selber dafür kämpfen, dass unsere Städte wieder uns gehören. Den Menschen, die in ihnen leben und sie zu dem machen, was sie sind. Danke. Vielen Dank an das Mietenwahnsinnbündnis für den ersten Redebeitrag. Mal von Frohnau bis an den Wand. an. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann. Wo sind die goldenen 20er Jahre geblieben? Wo ist die goldene Berlin? Ja, da sind wir doch damals raus mit Kind und Kehl, zu der Laubpiepe ab der Thiel. Da war das Kindle noch frisch und der Kommunismus eine Möglichkeit. Aber heute sieht er nur noch botzenweit und breit. Ich sag doch, die Metropole von der Spree, das ist passé. Ja, und was ist übrig geblieben? Ja. Hundescheiß und Taubdreck. Und das sind so tief, das kriegst du nicht mehr. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nisch. Berlin, du kannst mal. Von Spandau bis Marzahn, ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann. Und ist auch nichts mehr los, ja? Ich in der Kneipe drin, sitzen da so ein paar Penner drin und dit schimpft sie dann die Aufsehen von ja, Berlin. Ja, ja, aber was anderes, wa? Ja. Ist auch alles immer teurer geworden, ja, wa? Und dit nennen sie dann Reform? Ja. Für einen Sechser bin ich damals raus bis zur Heiligen See. Hör auf, heute zahlt sie umgerechnet mehr als 4 Märker für die Funzis von der BVG. Ja, also, ich weiß nicht, wie soll das weitergehen? Die streichen die fetten Löhne ein, während unser eins voll Hunde gehen. Aber die Leute machen ja auch nichts. Da wärst du doch allen bekannt. Ach komm, hör auf, die hat doch seit 87 keinen Supermarkt mehr gebrannt. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig. Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nicht. Berlin, du kannst mal. Von Frohnau bis an den Wannsee, von Spandau bis Marzahn. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du Kotzmann. Sag mal, Kalle, ich frag mal schon die ganze Zeit, wer ist eigentlich der sympathische junge Mann, der die ganze Zeit so schön für uns Klavier spielt? Na Mensch, das hab ich dir doch schon mal erklärt. Mann, das ist doch Wladimir. Das ist doch die Story. Den hab ich da unten am Cottbuser Tor getroffen, ne? Ist er da ein Klemm-Blimp an den U-Bahnhof, 10 Cent in seinen Becher. Na und ich frage, na sag mal, wie kommt denn das, dass so eine qualifizierte musikalische Kraft hier unten am Cottbuser Tor spielen muss, wa? Und was sagt er? Da sagt er mir, vor 89 war er am Moskauer Staatsballett Intendant und musikalischer Leiter. Ja, aber nach der Wende, sag ich jetzt so, ne? Nach der Wende ging das bergab und jetzt ist er unten am Kotti gelandet. Das ist tragisch. Ja. Das ist wirklich tragisch. Das ist eine Tragödie, sag ich dir. Ja, Kalle, Kalle. Ganz ruhig, Kalle. Jetzt lass mal dem Wladimir mal ein Solo spielen, damit er sich mal ein bisschen musikalisch entfalten kann, wa? Ja. Und wir zwei, weil wir begleiten ihn dabei. Na, dann mal voll aus, wa? Ich sag mal, die russische Seele hat ja, aber Kalle, mal was ganz anderes, ja? Muss ich neu in der Zeitung lesen? Berlin, arm aber sexy. Ich glaub, mein Hamster damit. Na, jeder mal einmal vom Hermannplatz zum Kotti. Ja. Da ist jeder Zweite der Flaschen einsammeln. Ja. Und das ist überhaupt nicht sexy. Kalle, also, so will ich nicht enden. Deswegen sagt ihr, ja, wer die nicht hinkriegen, die Politbacker. Wird man mal spätestens in einem Jahr vom Acker. Genau. Und dann ziehen wir allesamt aufs Land, machen eine Kommune und alles von Hand. Jawohl, Kalle, das ist eine großartige Idee. Aber das machen wir nächstes Jahr, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir erstmal eine Molle zischen. Ja, das haben wir uns ja wirklich verdient. Ja. Nur, aber, sag mal, also wollen wir mal... Beine von Wladimir da am Klimpern ist, da können wir doch eigentlich nochmal ein Refrain hin. Ein Refrain geht immer, Kalle. Nein. Bitte. Berlin stinkt, Berlin ist dreckig, Berlin ist ein Skandal. Berlin ist pleite, Berlin hat nicht, Berlin, du kannst mal mal. Von Frohnau bis an Wannsee, von Spandau bis Marzahn. Ich halt's nicht mehr aus, ich muss hier raus, Berlin, du kotzt mal an. Ein Skandal, Berlin ist pleite, Berlin hat nicht, Berlin, du kannst mal von Erzdorf bis Gladow, von Köpenick bis Heidensee, ich krieg den kalten Kotzen und ersauf mal in den Stehen. The Incredible Herrengedeck hier auf Radioaktiv Berlin, und davor hörtet ihr schon ein paar Stimmen von der großen Demo gegen die galoppierenden Mieten für die Enteignung von Deutsche Wohnen und anderen, die ja am 6. April stattfand in Berlin. Laut Polizeiangaben kamen 24.000 Leute, Veranstalter sprechen von 45.000. Es waren wirklich sehr viele Menschen auf den Beinen. Es gab ja auch Zubringer-Demos aus verschiedenen Stadtteilen, Neukölln, Friedrichshain. Überall trafen sich die Menschen dann am Alex. Und ihr hört jetzt einfach noch ein paar weitere Stimmen davon. Wir leben in einer Stadt, in der die Immobilienpreise weltweit am schnellsten steigen. Und das, weil unsere Häuser zum größten Teil Immobilienunternehmen und Privatpersonen gehören, die an unserem Grundbedürfnis nach Wohnen Geld verdienen wollen und dies auch können. Häuser werden totsaniert, um Mieten um ein leichtes Verdoppeln und den Umsatz steigern zu können. Was bei all dem ignoriert wird, sind die Menschen, die in diesen Häusern, in dieser Stadt leben und auch weiterleben möchten. Es wird ignoriert, was Wohnungslosigkeit oder nur die Angst davor mit ihnen macht. Es wird ignoriert, wer verdrängt wird und wie sich die selektive Verdrängung von Menschen auf eine Gesellschaft auswirkt. Nicht alle Menschen können und wollen sich einem Lohnarbeits- und Konkurrenzzwang unterwerfen, um in dieser Stadt nicht unterzugehen. Spekulanten mischen sich mit ihrer Haltung und ihrem Verhalten in Kieze ein, in denen sie nie gelebt haben, nie leben werden und an denen sie eigentlich auch kein Interesse haben. Außer, wenn es darum geht, diese für ihr persönliches Bankkonto auszuschlachten. Sie profitieren von Aufwertung und treiben diese aktiv voran, um ein zahlungskräftigeres Klientel anzulocken. Ihre Interessen werden durch den Staatsapparat geschützt und durchgesetzt. Der kapitalistische Staat agiert nicht im Sinne der Gesellschaft, sondern im Sinne des Kapitals. Im Sinne jener, die Kapital besitzen und es auf Kosten anderer vermehren wollen. Wir, die Liebig 34, sind ein selbstverwaltetes anarcha-queer-feministisches Hauptprojekt im Friedrichshainer Nordkiez, das 1990 besetzt und seitdem von den rund 30 BewohnerInnen selbst verwaltet wird. Auch wir sind von Gentrifizierung betroffen und derzeit akut räumungsbedroht. Unser Pachtvertrag lief Ende 2018 und unser Hauseigentümer Padovic möchte uns räumen, unser Haus sanieren und dann an eine zahlungskräftigeres Klientel neu vermieten. Sein Anwalt Ferdinand Wrobel stellte bereits im November letzten Jahres den Antrag auf Räumung. Seitdem befinden wir uns in einer Art Schwebezustand. Der Antrag auf Räumung liegt bei Gericht vor und wird vermutlich innerhalb der nächsten Monate entschieden. Wir sind alle von Gentrifizierung betroffen. Und die breite Vernetzung von MieterInnen und gegenseitige Unterstützung zahlreicher Nachbarinnen hat gezeigt, dass wir alle den Druck verspüren, den Eigentumsverhältnissen auf dem Wohnungsmarkt etwas entgegenzusetzen. Bei diesem Thema werden gemeinsame Positionen von großen Teilen der Gesellschaft geteilt. Und wir, die Nichtbesitzenden, sind der Großteil eben dieser. Für uns ist klar, dass wir aus diesem Hamsterrad nur ausbrechen können, indem wir als Betroffene uns wehren und dabei gegenseitig unterstützen. Wir brauchen bezahlbaren Wohn- und Gewerberaum für alle und wissen, dass das auch möglich ist. Wir wollen Raum, der von den Menschen, die in dieser Stadt leben und leben wollen, selbst organisiert und selbst verwaltet wird. und nicht von Immobilienspekulanten und Unternehmen, deren Profitinteressen unsere Stadt verhökern. Deshalb wollen wir die Enteignung von Wohnungsgesellschaften und die Übertragung des Wohnraumes in Gemeineigentum. Es geht nicht um einzelne Räume, es geht um die ganze Stadt. Wir schicken euch solidarische Grüße, die liebe ich 34. So, irgendjemand hat behauptet, es sind 40.000 Menschen auf der Straße heute. Macht mal Lärm für euch selber. Ihr merkt, da war eine Menge los am 6. April auf dem Alex und auf dem Weg dahin. Wie gesagt, zig Zubringer-Demos. Es gab nach unterschiedlichen Einschätzungen knapp 40.000 Menschen, die sich daran beteiligt haben. Selbst die Polizei, die ja die Zahlen mal maßlos nach unten treibt, redet von 24.000. Es ist ganz klar, wenn an dieser Mietenfrage sich nicht bald spürbar was bewegt und dass diese Spekulanten und Miethaie gestoppt werden, dann muss sich diese Regierung hier ganz warm anziehen. Und auch alle dieser rechten, konservativen Regierungen, die danach vielleicht kommen würden, werden das hier nicht durchkriegen, denn die Berlinerinnen und Berliner scheinen sehr sauer zu sein. Und es gibt weitere Demos. Es wird noch im April und Mai weitere Sachen geben. Ihr wisst selber, wo ihr eure Infos am besten herholt. Wir werden natürlich in der Sendung auch einiges ansagen. Es gibt ja zig Gruppen und betroffene Häuser und ganze Stadtteile, die sich inzwischen vernetzen. Und ich bin mir sicher, dass das ein Dauerthema für die nächsten Monate in dieser Sendung bleiben wird. Hier doch ein klein wenig Musik und dann machen wir den Demo-Ticker. Oh! Radioaktiv Demo-Ticker. So, unser Demo-Ticker beginnt mit einer Demo am Sonntag. Und zwar um 11 Uhr gibt es in der Landsberger Allee 563 eine Kundgebung anlässlich des 74. Jahrestags der Befreiung Marzahns. Aus dem Veranstaltungstext. In der Nacht vom 21. auf den 22. April 1945 erreichten die ersten sowjetischen Einheiten die Stadtgrenze der damaligen Reichshauptstadt und überschritten diese bei Marzahn. Das erste befreite Haus ist heute ein Denkmal für dieses Ereignis. Mit einer Kundgebung wollen wir diesen Anlass feiern. Weitere Informationen gibt es auf dem Weblog www.keinvergessen.home.blog. Also Sonntag, 11 Uhr in der Landsberger Allee 563 in Marzahn. Und da wir in den kommenden Tagen sonst keine weiteren Proteste gefunden haben, blicken wir mal eine Woche voraus. Und zwar am Samstag, den 27. April, gibt es zwei Kundgebungen in Solidarität mit Gefangenen oder Menschen, die von staatlicher Repression getroffen sind, für ihr politisches Engagement. Wir wollen darauf hinweisen, auf eine Kundgebung um 14 Uhr am Samstag, den 27. April, und zwar vor der Botschaft der Tschechischen Republik in der Wilhelmstraße 44. Dort wird demonstriert in Solidarität mit Menschen, die in dem Phoenix-2-Verfahren angeklagt sind. Was es damit auf sich hat und warum sich auch hier in Berlin Menschen engagieren, das werden wir alles in der kommenden Sendung, in der nächsten Woche haben. Ich möchte den Termin einfach nur schon mal erwähnt haben. Und am selben Tag, nämlich zwei Stunden später um 16 Uhr, ganz in der Nähe vor der US-Botschaft, gibt es eine Mahnwache für den inhaftierten Journalisten Mumia Abu-Jamal. Jetzt seit 1981 immer noch in Haft, über 37 Jahre. Und Menschen nehmen seinen Geburtstag, den er in der kommenden Woche haben wird, zum Anlass, dort eine Mahnwache zu machen, fordern die Freiheit von Mumia Abu-Jamal und all der vielen anderen, die dort in den Gefängnissen sitzen als Sklavinnen und Sklaven in der modernen Gefängnisindustrie. So, das war der Demo-Ticker von Radioaktiv Berlin für die kommenden Tage. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. So, während uns Apoplexe hier aus der Sendung brettert, möchte ich noch auf unseren Podcast hinweisen. Auf unserem Blog ist der zu finden, in wenigen Stunden nach der Sendung. Natürlich auch alte Sendungen, Sondersendungen und überhaupt Sendungen. Und ihr könntet da anhören, die Sendung. Und ihr könnt die Sendung auch euren Freunden und Bekannten weiterleiten in Social Media. Ihr wisst am besten, wo ihr Sendungen hinschickt. Die Webseitenadresse heißt radioaktivberlin.blogsport.de und das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist, aber wie wir heute in der Sendung gehört haben, wird es ja jetzt hoffentlich nicht mehr so lange dauern, dass er das hier selber ansagen kann. Mein Name ist Markus, macht's gut, bis zur nächsten Woche, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.